Kapitel 14 Ferienbeginn. GG Ferienbeginn. Ich mache ein Gartenfest. Kommt alle. Wir können auch im Zelt schlafen. Cool, oder? Liebe Grüße, Paul. Pia ruft sofort Paul an. Hey, gute Idee. Sag mal, wer kommt denn alles zum Gartenfest? Nadja, Robby, Anton und du. Und ein paar Freunde aus Großdorf. Anna und Sam und... Und Kolja? Kommt Kolja nicht? Doch schon. Ich muss ihm noch eine SMS schicken. Ja, mach das gleich. Kolja ist doch einer von uns. Na klar, mach ich sofort. Das Gartenfest ist super. Das Essen schmeckt. Alle sind glücklich. Das Schuljahr ist aus. Die Ferien kommen.